4 Stunden Radio Marabu im Interview der Journalist Ramon Schack. Делать глупости, меня спроси. Я в этом знаю все тонкости. Если делать глупости, меня спроси. Я в этом знаю все тонкости. Если делать глупости, меня спроси. Я в этом знаю все тонкости. Если делать глупости, меня спроси. Мне уже этот мир абсолютно понятен. Я здесь ищу только одного. Покоя, умиротворения и вот этой гармонии, от слияния с бесконечным вечным, от созерцания того великого фрактального подобия и от вот этого вот замечательного всеединства существа бесконечно вечных. Куда ни посмотри, хоть луч бесконечно малое, хоть ввысь бесконечно большое, понимаешь? А ты мне опять со своими там это, иди суетись дальше, это твое распределение, это твой путь. И карма киллер, правда жизни. Кто-то понял, тот понял. Карма киллер, правда жизни. Кто-то понял, тот понял. Карма киллер, правда жизни. Кто-то понял, тот понял. Карма киллер, правда жизни. Кто-то понял, тот понял. Меня спроси, я в этом знаю все плоскости. Если есть возможности, меня зови. Я покажу тебе, как слить. Если нет совести, припев включи. Ты там найдешь все подробности. Если делать глупости, меня спроси. Я знаю мудрость и глупостей. Я кто-то восторженный в поле. Я расточенный здесь человек. Ты в самом деле законченный. Делай, как хочешь ты. Каждому карма отправит привет. Карма киллер, правда жизни. Кто-то понял, тот понял. Карма киллер, правда жизни. Кто-то понял, тот понял. Карма киллер, правда жизни. Кто-то понял, тот понял. Карма киллер, правда жизни. Кто-то понял, тот понял. Politisch wird es heute Ramon Schack im Interview und das ist für die Opfer der Coco City Hall, Schaman mit Requiem. Я не верю, что так может быть. Просто взять и жестоко убить. Чью-то жизнь, как свечу погасить. Я не верю. Эту боль на душе не унять. Но я знаю, что нас не сломать. И нам больше нельзя отступать. Отныне навсегда в каждом сердце России 22-03-24. Боже, помоги нам грешным, без тебя не сможем. Наша вера и молитва нам поможет.

she at? What she doing? Who she with and where she from? Oh, she's this, oh, she's that. She's a flight risk on the run. She's back, she's back. Yeah, I'm back, bitch, are you done? Excuse me while I bite my tongue. I'm not on that same shit from before. I can't take it, pettiness number. We can't share, babe, there's enough for us all. Told you who I am and what it is, that's not my fault. It's not my fault. Get a name, get a good thing while you can. Kiss a blind, kiss a friend, okay. Can a gay girl get a name now? Same shit from before. I can't take it, shutting this number. We can share, babe, there's enough for us all. Told you who I am and what it is, that's not my fault. It's not my fault. Me. I'm a move one horse, got a Pinterest me. I'm a stallion, but they coming for me like Trojan. And it wouldn't be me if I ain't cause commotion. Bitch so bad, dudes thought I was AI. Falling like AI, stick to the motherfucking money like a stapler. Stack like Jenga, any pussy bitch get stroked like a paint job. It's funny how the mean girl open all the doors. I been told y'all, I'm the black Regina George. Bikini top, booty shorts, making court. You was hating back then, now you finna hate more. I got influence, they do anything I endorse. I run shit to be a bad bitch, it's a sport. I woke up hotter than I was yesterday. Don't care about no rules, cause I always get my way. It's not my fault, you came with her, but she might leave with me. It's not my fault, you gotta pay for what I get for free. It's not my fault, you like it, like it, like it, love it, me. It's not my fault, you like it, love it, me. You like it, yeah, like it, yeah, yeah. I woke up hotter than I was yesterday. Don't care about no rules, cause I always get my way. Radio Marabu. My key doesn't fit in your lock and you're blocking my call. I'm happy to see that you finally got everything that you want. Send a big fuck you to my replacement. I see you're someone else's favorite now. In my mind, I might be crazy. I swear to God that I'm not hating now. And a big fuck you to my rep. And a big fuck you. Can you come and party with me? Let's go to Fiji, cause I know you need it. Let's take a vacation from party cities. All these bitches, they so artificial. They be laughing at me when I argue with you. And my mama love you like my mama had you. But I love your mama for having you. Pass me a cup, I don't even drink, but I'm getting drunk. I don't need smoke, pass me a blunt, I wanna puff. You can't stop me, you gotta block me, cause I'm turned up. But and a big fuck you to my replacement. See you're someone else's favorite now. Yeah. In my mind, I might be crazy. I swear to God that I'm not hating now. Send a big fuck you to my replacement. Send a big fuck you to my replacement. Party with me. In my mind, I might be crazy. Marabu Retro. In a word or two, it's you I wanna do. No, not your body, your mind, your fool. Come here, baby, yeah. You sexy motherfucker. We're all alone in the villa on the Riviera. Got some friends on the south side in case you cared. Out of all of your friends, I wanna be the closest. That's why I tell you things who be the most. Is when it comes to life, to be this man's wife, you got to be well educated on the subject of fights. I mean the prevention of, in other words, it's R.E.M. meaning of this thing called love. Are you up on this? It's something you can get up with a hug and a kiss. Come here, baby. Yeah. You sexy motherfucker. Come here, baby, yeah. You sexy motherfucker. We need to talk about things. Tell me what you do, tell me what you eat. I might cook for you. See, it really don't matter, cause it's all about me and you. Ain't no one else around. I'm even with the blindfold, gagged and bound. I don't mind. See, this ain't about sex. It's all about love, being in charge of this, a life and the next. Why all the cosmic talk? I just want you smarter than I'll ever be when we take that walk. Come here, baby, yeah. You sexy motherfucker. Come here, baby, yeah. You sexy motherfucker. Horn, stand up, please. Sexy motherfucker. Chanel cologne. Tuna ist überall Nummer 1 derzeit, nicht Nummer 1, garantiert nicht. Project Blackbird, dafür zu viel Qualität in dieser Musik. Sehr, sehr gute Freunde aus Großbritannien. Prince haben wir gehört mit Sexy Motherfucker und David Guetta, Fuck You, haben wir das auch mal wieder drin gehabt. Auch Pop mit Rini, Rap, London Boys und Ernsthaftes mit Shaman und Sievert aus Russland. Liebe Hörerinnen und Hörer von OS Radio. Aktuell läuft eine Medienanalyse, bei der ihr am Telefon gefragt werdet, welchen Radiosender ihr gerne hört. Wenn ihr OS Radio regelmäßig oder auch nur manchmal einschaltet, macht gerne mit, wenn euch ein Befragungsinstitut anruft. Sagt einfach, warum ihr gern OS Radio einschaltet und was ihr an unserem Programm so mögt. Vielen Dank, wir freuen uns über jede Beteiligung von euch. OS Radio 104,8, immer nah dran. Wir starten nach einem kleinen Jingle mit dem Interview mit Ramon Chuck. www.radiomarabu.de. Bookmark this radio station on your browser now. Radio Marabu. Here we go now. Ich freue mich, am Telefon begrüßen zu dürfen einen Journalisten, Ramon Chuck. Sei gegrüßt. Ebenfalls. Schöne Grüße aus Berlin. Ich sehe gerade mit Schrecken, du bist anderthalb Monate älter als ich, 1971 geboren. Das spricht für unseren Jahrgang. So einiges. Wir haben natürlich die politische Zeitenwende von 89 im richtigen Alter erlebt, meiner Meinung nach, im Alter von 18 Jahren, wo man natürlich schon politisiert war, aber noch jung genug mit Offenheit dieser neuen Entwicklung, dieser neuen Welt und ihrer Möglichkeiten entgegenzugehen. Hat aber auch das Bewusstsein heute natürlich, dass man diese Zeit des Kalten Krieges noch kannte, auch die Zeit der analogen Welt, nicht wahr? Wenn ich heute mit jungen Menschen rede, dass man noch in Telefonzellen telefonierte, wenn man ungestört sein wollte etc. und später auf den AB sprach. Also nein, das ist, glaube ich, schon jetzt nach einem runden halben Jahrhundert Leben, finde ich es immer ganz spannend, mich an diese Zeit zurückzuerinnern, im Herbst 89 und die Zeit davor und danach. Das spricht für unseren Jahrgang, würde ich sagen. Es gibt etwas, was uns trennt. Ich bin in der DDR aufgewachsen und du bist in Kiel geboren, also in Norddeutschland aufgewachsen. Ich würde sagen, ich war sehr politisiert mit 18, 19. Wie war das bei euch in der Schule? Eher weniger? Also eben hast du von dir gesprochen, jetzt sprichst du von uns in der Schule. Also ich darf auch von mir sprechen in diesem Zusammenhang. Ja, gern. Also ich war immer sehr, man kann ja nicht verallgemeinern, also Menschen sind ja unterschiedlich. Also ich war allgemein sehr politisch interessiert, schon seit ich denken kann eigentlich. Und im Jahr 89 hatte ich ein interessantes Erlebnis, an das ich heute gern zurückdenke. Im August 89 war ich als knapp 18-Jähriger allein im Urlaub in Spanien. Da gab es so ein Angebot, mit dem Bus zu fahren von Hamburg. 9 Tage für 199 D-Mark konnte ich mir damals leisten und sauste mit dem Bus darunter und hatte eine Urlaubsliebe, ein 16-jähriges Mädel, die eine Postkarte schrieb an ihre Brieffreundin in der DDR, nämlich in Leipzig. Hm. Und das war August 89, wir diskutierten und ich bestand darauf, dass sich ja viel tut, die Welt verändert und August 89, wir wissen, die Fluchtbewegung war im Gange, Ungarn etc., wovon man damals natürlich noch nicht so viel mitbekam wie heute, weil es ja nicht überall Smartphones und Internet gab, beziehungsweise noch gar nicht gab und die Meldungen per Tageszeitung kamen. Und damals hatten wir wahrscheinlich nicht alle Tageszeitungen gelesen, gar keine deutschen, im Urlaub in Spanien. Aber sie mit 16 mir erzählte, nein, die Dinge sind dort so, wie sie sind, die Menschen kennen das und es wird ewig so bleiben. Naja, wir wissen, was daraus geworden ist, ein paar Monate später. Und insofern war das natürlich eine unglaublich spannende Sache. Ich bin mit 4 Freunden, ich bin in Schleswig-Holstein aufgewachsen, in Kiel geboren, aber in einer kleinen Stadt zwischen Hamburg und Lübeck aufgewachsen, namens Bad Oldesloe, die nicht so weit entfernt war, eigentlich 30 Kilometer von der damaligen deutsch-deutschen Grenze nach Mecklenburg hinüber. Schwerin war und ist 70, 80 Kilometer entfernt. Und so fuhren wir dann im November 89 wir 4 18-jährige Wessis, 2 Mädchen, 2 Jungs in Richtung Schwerin. Und da, was mich noch sehr gut erinnere, in diesen grauen Novembertagen von Schleswig-Holstein nach Mecklenburg fahrend, dass wie überall freundlich begrüßt worden mit Lichthupe und an Ampeln, an Kreuzungen standen junge Leute, die uns ihre Hände durch die geöffneten Fenster reichten. Also eine unglaubliche Euphorie, die natürlich nicht so lange anhielt, wie wir wissen, aber es ist schön, das mal miterlebt zu haben. Das ist ganz lustig. Bad Oldesloe habe ich vor kurzem zum ersten Mal besucht. Da war ich in Hamburg, übrigens eine Rede auf einer Friedensdemo gehalten und auf der Rückfahrt haben wir Halt gemacht in Bad Oldesloe. Ganz schön. Ja, also ich war 1989 zweimal in Berlin, in Hauptstadt der DDR, einmal beim Pfingsttreffen. Da habe ich Diskos gemacht in einem Außenbezirk für Teilnehmer und das zweite Mal mit meinen Eltern im Urlaub. Das war im August 89. Da habe ich ehrlich gesagt nicht allzu viel Unruhiges mitbekommen, das meiste dann eher schon auf so Radiosendern wie Radio 100, die man aus West-Berlin gehört hat. Aber kommen wir zu deinem Beruf. Wann hat sich der denn herausgeprägt, der Wunsch, Journalismus zu studieren oder Journalismus zu machen? Du hast studiert an der Universität Hamburg politische Wissenschaft und Osteuropa-Studien. Richtig. Also das war so, eigentlich kann ich dir nicht genau beantworten, höchstens in der Retrospektive. Und zwar war es so, das ist mir später bewusst geworden, dass ich eigentlich früh den Wunsch hatte, einen Beruf zu ergreifen, der mir ermöglicht, die Welt kennenzulernen, neue Menschen, Kulturen. Also ich glaube, der Wunsch, die Sehnsucht 9-to-5 und bleiernde Routine, dafür aber ein Reihenhaus, war nie so meine Welt. Das sage ich jetzt ohne Polemik, wem das gefällt, dem soll's, der soll es so machen. Nur, und so eine Wünsche sind ja nicht so ungewöhnlich für junge Menschen, sage ich mal. Aber jetzt das in konkrete Form zu gießen. Und da ich durchaus meine Schulkarriere etwas holprig verlief, würde ich sagen, wusste ich also, dass ich, wenn ich schon das Abi schaffe und zur Uni komme, müsste ich irgendwas studieren, was mir auch oder ein Fach, von dem ich glaube, dass es mir Spaß macht, mich interessiert, weil ich nicht so der Pauktyp bin, der sich jetzt durch BWL durchboxen würde, um dann später Buchhalter oder wie heute sagt, Account Manager, also ich was zu werden, sondern ich wusste, das müsste dann schon so Geschichte, Geografie, Archäologie oder Politik haben, glaube ich, ein bisschen später der Wunsch. Und den habe ich dann natürlich auch ergriffen, also politische Wissenschaft in Hamburg studiert. Osteuropa-Studium war eher eine Verlegenheitslösung, da ich verschiedene Sachen als Nebenfach anstudiert hatte, von Islamwissenschaften über Ethnologie etc. Und dann gab es diesen neuen Studiengang in Hamburg an der Uni. Ich war einer der ersten Absolventen Osteuropa-Studien und der war klasse, weil da hatten wir tolle Koryphäen wie Volker Luchterhand in Völkerrecht und das setzte sich zusammen aus Völkerrecht, Wirtschaft, Geschichte, Sprache, aber alles in Bezug auf Osteuropa halt. Ne? Und man besuchte dann so Vorlesungen, Seminare und zwar sehr hochwertig und spannend und ich habe dann gedacht, das kannst du als Nebenfach dann nehmen, so kam es dazu. Gab es in dir einen Drang, Wahrheit zu berichten? Wiederhole das bitte nochmal, Wahrheiten, sagtest du? Ja, also so eine Art journalistische Ethik, dass du das Richtige ehrlich berichten willst, war da zu dieser Zeit schon ein Drang in dir? Ich glaube so konkret noch nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich würde mich jetzt rühmen, wenn das so wäre. Aber wahrscheinlich auch ein bisschen Abenteuerlust, Neugierde auf die Welt. Also ich habe ja schon im zarten Alter von 12, 13 angefangen, Bücher zu lesen wie Tod im Reisfeld von Scholler-Thurm und fand das immer, und andere auch natürlich, und fand das immer spannend, diese großen Entdeckungen in fremde Gefilde aufzubrechen. Und das war, glaube ich, dem Alter dann noch nicht so, mir so richtig bewusst, wie ich das jetzt umsetzen kann. Also das war dann eher noch eine Träumerei, aber die dann irgendwann konkret wurde. Und ich habe dann mit politischer Wissenschaft angefangen und hatte auch zwischendurch mal überlegt, ob ich so in internationale Organisationen, UNO, EU, diplomatischer Dienst, habe ich mir auch so schön vorgestellt, so ja, so Cocktailempfang, ne, irgendwo in Bangkok und morgen geht's nach Darwin, Australien, so ungefähr. Ne? Und bis ich dann später ein bisschen mehr davon erfuhr und dachte mir, das ist ja auch nur eine bürokratische Beamtenlaufbahn im Endeffekt. Und und dann, ich war nach dem Studium, um ein bisschen zu springen, bin ich nach London gezogen und habe da in ganz anderen Bereichen gearbeitet, so Consulting für Eurostar, und habe aber gemerkt, es war die Zeitenwende, kam dann 2001, 9/11, und dachte mir, nee, jetzt musst du aber zurück nach Deutschland und deinen alten Traum aufleben lassen, dich als ja, freier Journalist zu etablieren. War natürlich ziemlich willkürlich und ziemlich tollkühn zu einer Zeit, wo das Zeitungssterben damals schon begann und eigentlich niemand einen gerufen hatte und ich auch wirklich niemanden groß kannte in der Medienwelt oder keine Beziehung hatte oder keine Vitamin B, auch keine Journalistenschule besucht hatte. Ich hatte mal während des Studiums lange Zeit beim NDR in Hamburg gearbeitet, als studentische Hilfskraft und später mal so ein bisschen frei. Aber aber ich konnte jetzt eigentlich nicht auf eine konkrete, wie viele das machen, was ja auch gut ist, 10 Praktika in der Lokalzeitung und etc. Sowas konnte ich eigentlich nicht vorweisen. Ich musste also ein Quereinstieg hinlegen. Das klingt sehr interessant, diese Geschichten mit Wahrheit und die Welt sehen. Ich habe heute gerade ein Dossier produziert aus Zeitzeugenschnipsel mit Wolf von Lojewski, dem alten Menschen des Heute-Journal. Und er hat das genauso erzählt und das ist ganz schön, wie man sich dann so hineinentwickelt. Finde ich sehr, sehr spannend und vielleicht auch gewinnbringend für unsere Hörer. Du hast dann für viele große Zeitungen gearbeitet als freier Journalist. Ich nenne mal ein paar: Neue Züricher Zeitung, Süddeutsche Zeitung, Die Welt, Die Berliner Zeitung, Handelsblatt, Financial Times, Deutschland, Parlament, Tagesanzeiger und auch Zeitschrift für den Orient, da bist du ja Experte, da kommen wir dann später dazu, hast auch dann Bücher veröffentlicht und warst jetzt zuletzt Redakteur für Außenpolitik bei der Tageszeitung Neues Deutschland. Wenn ich die Informationen richtig wahrnehme, war das für ein Jahr. Ja, das stimmt, für ein Jahr. Das ist richtig, ja. Ich war Redakteur, er hatte den klingenden Titel Redakteur für Völkerrecht, Asien, Vereinte Nationen und Ozeanien. Und da war ich für ein Jahr, hast du recht. Bist du jetzt, für welche Medien schreibst du jetzt? Überwiegend für die Berliner Zeitung. Ich bin nebenbei auch noch für Cashkurs, das Portal von Dirk Müller. Mache ich auch so den geopolitischen Teil. Und in der letzten Zeit habe ich auch weniger für Deutschlandfunk gemacht, habe eine Zeitung auch viel gemacht im politischen Feuilleton von Deutschlandradio. Aber momentan schwerpunktmäßig für die Berliner Zeitung. Die letzte Zeit habe ich ein bisschen mich mehr auf mein Buch konzentriert und das Buch zu schreiben natürlich erstmal. Und auch dann die Vermarktung in Form von Lesereisen und medialen Auftritten, wie heute zum Beispiel bei dir jetzt auch. Ne? Ja, du hast jetzt auch einen Auftritt gehabt. Du warst beim Gründungsparteitag von Sarah Wagenknechts Bündnis Sarah Wagenknecht. Warst du dort als freier Journalist oder auch als Unterstützer? Nein, da war ich natürlich streng in meiner Funktion als Journalist mit der nötigen journalistischen Distanz, die man braucht. Ich war akkreditiert als Journalist, als Beobachter und hatte auch ein Interview mit Michael Lüders geführt, der ja jetzt auch Kandidat für das Europaparlament ist und ein Mann, den ich sehr gut finde, der Islamwissenschaftler, ein Ostexperte, der auch mal in der Zwischenzeit als umstritten galt, aber wer ist heute nicht alles umstritten? Sogar unser Mann in Kiew, Herr Klitschko, ist ja inzwischen umstritten laut der Taz. Nein, also ganz im Ernst, also ich war da ganz normal, war in meiner journalistischen Tätigkeit und wollte mich umschauen, ein bisschen Interviews führen. Ich werde für Cashkurs noch einen Bericht schreiben vom Parteitag, meine Eindrücke vermitteln. Und nein, das muss ich deutlich betonen, das war eine rein journalistische Mission. Es war für mich eine Frage, die so ein bisschen hinging in eine politische Richtung, weil ja auch das neue Deutschland der Partei Linke nahesteht, vorsichtig ausgedrückt. Also früher war es ja mal das Zentralorgan, was ja zumindest transparent ist. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, kann man sagen, dein Herz schlägt eher links? Das würde ich schon sagen, wobei man natürlich heute auch mit Begriffen wird Schindluder getrieben. Jetzt ist die Frage, was stellt man sich darunter vor? Also ich neige nicht dazu, das ist eine Eigenschaft, die mir nicht liegt, den Dogmatismus zu erstarren oder die Welt mir so zurechtzuschneiden, wie sie ist, wie ich mir sie vorstelle. Und das ist auch eine Sache, die du natürlich lernst, wenn du so intensiv die Welt bereist hast, wie ich es die letzten Jahren tun durfte und mit Menschen und Kulturen, dass du natürlich merkst, die Welt ist kein Projektionsfläche für eigene ideologische Fantasien oder Vorstellungen. Du musst immer wieder die Messlatte neu ansetzen. Also wenn man jetzt glaubt, man muss nur staatliche Ausgaben erhöhen und alles ist gut und schön und du kommst in ein Länder, wo das geschehen ist, aber auch nicht hinten losgegangen sozusagen, musst du natürlich erstmal fragen, was ist hier los, was ist passiert, warum etc. Also eine gewisse Offenheit und vor allem zu verstehen, dass man politisch-ökonomische Modelle nicht beliebig auf alle Länder und Erdteile, das ist sowieso im sogenannten Realsozialismus sowjetischer Hegemonie schiefgegangen, als auch in dem amerikanischen Finanzkapitalismus. Und dass immer Patentrezepte präsentiert werden, nicht wahr? So muss das gehen. Die Weltbank sagt dies und das. Nein, man muss vor Ort schauen, man muss analysieren, Geschichte, Geografie, ökonomische Zusammenhänge erkennen oder sich darum bemühen zumindest. Und deshalb zu deiner Frage, zur Ausgangsfrage, ja, mein Herz schlägt links, wenn man mit links meint, dass ich natürlich auch das Individuum, die Menschen und auch die Menschen, die nicht im Mittelpunkt der Öffentlichkeit stehen, auch nicht auf der sozialen Skala ganz oben, sondern die Menschen, über die man sonst nicht spricht, die man nicht so beachtet, das sehe ich in meiner journalistischen Arbeit für ganz wichtig an, solche Menschen eine Stimme zu geben oder zumindest einmal den Scheinwerfer der Öffentlichkeit auf sie für einen Moment richten zu dürfen. Du warst im vergangenen Jahr beim Astana International Forum, darüber hatte ich auch hier in der kleinen Audiodatei berichtet. Ich habe darüber wenig in großen Medien wahrgenommen. Wirst du da ab und an auch schief angesehen, wenn du dich bei solchen Veranstaltungen zeigst? In Astana, ob ich da schief angesehen werde oder allgemein meinst du auf Veranstaltungen? Allgemein? Nein, eigentlich, also ich kann sein, dass manche Leute schief gucken, das übersehe ich dann. Also, sehr, sehr gut. Also das ist so, es tangiert mich nicht weiter. Genauso wie manche Leute auch vielleicht das denken, das ist ja deren Problem. Ne? Die sollen alle ihren Kram machen und sich über eigene Sachen Sorgen machen. Nein, also ich in Astana war mir nur aufgefallen, dass ich weit und breit der einzige deutsche Journalist war. Und das war interessant, weil das ja der größte Flächenstaat der Welt ist, nicht viel kleiner als Indien von der Fläche, die meisten Deutschen gar nicht bewusst. Das Zentralasien, Kasachstan ist ja der mit Abstand größte und mächtigste Staat Zentralasiens, eine Region handelt, die im Zuge der verfehlten Sanktionspolitik des Westens gegenüber Russland und überhaupt der weltpolitischen Entwicklung, der geopolitischen Tendenzen zu einem enormen Kraftzentrum aufsteigt. Und das ist aber erscheint immer noch in Berlin und Brüssel so eine Art Terra Incognita. Wir dürfen nicht vergessen, dass der EU-Außenkommissar Borrell hier vor einiger Zeit noch behauptet, Europa sei ein Garten und die Welt ein Dschungel. Also Denkschablonen des Neokolonialismus oder was immer das sein soll. Und dass da die ganze Welt dich traf, vom Nahen Osten über Asien, Amerika, auch aus diversen europäischen Ländern, italienische Kollegen, serbische etc. Nur, ich war wie gesagt alt und breit der einzige Deutsche, habe für die Berliner Zeitung dort berichtet. Und das zeigt ja auch schon, welche Ignoranz in vielen Medienhäusern und Redaktionsstuben vorherrscht. Und nicht nur Ignoranz, sondern auch Unkenntnis. Ja, und ich habe ja darüber auch berichtet gehabt und habe mich da eigentlich auch so wahrgenommen. Darum habe ich mich sehr gefreut, dass ich dich dort gesehen habe. Wir spielen jetzt einen Musiktitel für dich. Du hast 4 Titel ausgewählt für diese Sendung. Ja, auch ein Mann, der je weiter östlicher man kam, sehr bekannt war. Und er besingt jetzt auch eine Russin, Nathalie. Die Rede ist von Gilbert Bécaud. Ein Wort zu ihm. Ein guter Raucher war es auf jeden Fall. Ja, und vor allem der Song oder der Chanson in diesem Fall ist natürlich von einer beklemmenden Aktualität. Er kam ja 64, wenn ich mich recht erinnere, 1964 wurde er, glaube ich, lanciert. Und war ja zur Hochzeit des Kalten Krieges, die aber dann in das beginnende Tauwetter der Khrushchev-Ära überging, oder beziehungsweise auslief, weil da kam ja schon Brezhnev an die Macht, entschuldige bitte. Und aber noch diese Tauwetterperiode, wo man glaubte, die ganz große Konfrontation der Blöcke Ost und West ist ein bisschen vorbei. Und dieser Chanson, Nathalie, ist ja so eine Art Liebeserklärung, vordergründig an diese russische Frau und an Moskau, aber natürlich auch an diese Zeit. Ja, Tauwetter, Frühling etc. Und das ist natürlich von beklemmender Aktualität, wenn wir uns die heutige geopolitische Ausgangslage anschauen. Wir genießen jetzt Gilbert Bécaud. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis, et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchki boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blonds, mon guide, Nathalie. Nathalie. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé, ils voulaient tout savoir. Nathalie traduisait Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On en a tout mélangé, elle en a chanté. Et puis, ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et l'on a dansé. Et quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine, le chocolat de chez Pouchkine, c'était loin déjà. Que ma vie me semble vide, mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie. Nathalie. Yeah. Natürlich, jetzt auch jamais. Bitch, ça fait très très longtemps que j'y pense à comment se mettre bien. Moi, j'ai pas ton élan. N'écoute jamais les hontis, c'est que Jacques n'ont pas vu la vie au travers de ton monde. J'ai beau parler dans leur langue, mais faut croire qu'ils n'entendent que le langage de la violence. Je me faufile en bas sans les mains. Tu m'as pas vu bégayer quand fallait passer le lent. Sans caracher quant à négro, j'ai choisi mes modèles, c'est fiable comme un moteur allemand. En indé, sans cara, sans chicot, et je fais tes crocs bien plus que les grands de tes grands. J'étais ma bas, ils sont pas concentrés. J'attends pas la passe, ils peuvent pas s'entrer. Je bande, on me parle pas de pas années. On n'est pas venu ici pour se pavaner. Rembat assez, j'ai mes cessé. Je tourne la poignée, je frasse le temps. Je roule comme si quelqu'un m'attend. Je cale pétard entre mes dents. Bah ouais, bah ouais. Je chante la décale. Je fais la je m'en bats les couilles, c'est dangereux sa mère. Je vois que des parents en enfer. La bécane crie et chante de l'enfer. Sur un grand fer, bah ouais. Je chante la bécane. Bah les couilles, c'est dangereux sa mère. Je vois que des pas en enfer. Avec un cri, chant de l'enfer. Sur un grand fer, bah ouais, bah ouais. La crainte a focalisé. La haine que je ressens dans mes pensées. Dans ce business balisé. Ah. Chant la bécani. Cani. Schlecht sieht's ja für die Franzosen derzeit in Afrika aus. Aus Afrika, Khaled. vie, Aïcha, si tu m'aimes. Gewaltiger Hit in den 90er Jahren, Aisha Khaled. Und jetzt gehen wir raus aus dieser Runde mit Alfie Tempelmann. Yeah.